Kapitel 10. Wie lange ist er schon da unten, denkt Mischa. 2 Minuten? 3 Minuten? Wie lange kann ein Mensch denn unter Wasser bleiben? In diesem Moment taucht Daniel neben dem Boot auf. Im Licht der Taschenlampe ist sein Gesicht so weiß wie Milch. In der rechten Hand hält er die Taschenlampe. In der linken ein komisches, langes Ding. Was ist denn das? Fragt Mischa. Ein Spazierstock? Nein, ein Regenschirm. Na toll, den können wir gut brauchen, wenn es plötzlich regnet. Daniel wirft den Regenschirm ins Boot. Und schon ist er wieder weg. Mischa bleibt allein zurück und wartet. Schwarz und ruhig liegt der See da. Noch ein paar Mal taucht Daniel auf. Jedes Mal bringt er ein Geschenk mit. Mischa muss lachen. Was sammelst du denn da? Da liegt eine Menge Müll unten, beschwert sich Daniel und wirft einen kaputten Fahrradreifen ins Boot. Dort liegen schon eine Gabel, eine leere Dose und eine alte Tasse. Wenn du noch einen Teller mitbringst, können wir ein Abendessen machen, sagt Mischa. Verrückt, was die Leute alles in den See werfen, oder? Daniel steigt ins Boot und setzt sich neben Mischa. Er ist nass und eiskalt. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich bin ganz kaputt. Mischa nimmt ihn in den Arm. Danke, sagt Daniel. So ist es viel wärmer. Ich will nicht, dass du noch einmal tauchst, bittet ihn Mischa. Es ist kalt und gefährlich da unten. Ich habe Angst. Was ist, wenn du da noch was anderes findest? Meinst du den Toten? Mischa antwortet nicht. Bleib ganz ruhig, sagt Daniel und nimmt Mischas Hand. Ich versuche es noch einmal, das letzte Mal. Dann höre ich auf. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die Brille liegt. Bist du sicher? Ja. Wo denn? Daniel zeigt auf den kaputten Fahrradreifen. Diesen Reifen habe ich heute Nachmittag beim Schwimmen gesehen. Die Brille muss ganz in der Nähe sein, vielleicht etwas weiter rechts. Daniel steht auf und macht sich fertig. Kommst du mit? Auf keinen Fall, sagt Mischa. Freiwillig gehe ich nicht ins Wasser. Gut, sagt Daniel. Dann also bis gleich. Bis gleich, sagt Mischa leise. Dann ist Daniel wieder weg. Sie nimmt ihre Beine wieder unter den Pulli. Plötzlich bekommt sie eine Gänsehaut. Ihr ist eiskalt. Mischa wartet. 2 Mal zählt sie bis 60. Daniel ist noch immer nicht da. Wie lange dauert das denn noch? Mischa zählt weiter. 1 Mal bis 60. 2 Mal bis 60. Das Wasser vor ihr bleibt ruhig und schwarz. Mischas Mund ist trocken. Wie viele Minuten sind es jetzt schon, denkt sie. Über 4? So lange kann doch kein Mensch tauchen. Mischas Augen werden nass. Leise beginnt sie zu weinen. Und alles nur wegen dieser dummen Sonnenbrille. Mischa muss an ihren Traum denken. Wieder steht sie allein auf dem großen Platz. Das Gewitter kommt immer näher. Dicke, schwarze Wolken stehen am Himmel. Und jetzt ist auch die schreckliche Angst wieder da. Von Daniel ist noch immer nichts zu sehen. Daniel? Ruft Mischa unsicher. Daniel, so sag doch was. Wo bist du? Mischa steht auf und hält die Hände an den Mund. Bitte, Daniel, ruft sie jetzt laut in die Nacht. Bitte komm zurück. Ich brauche dich doch.